Kopf durch die Wand. Mit schmutzigen Liedern verdammen wir das Land. Solange bis Johannes trifft, bis ein Ruhm dieses Lied mitsingt. Solange bis Johannes trifft, bis ein Ruhm dieses Lied mitsingt. Wir sind wilde Jungs, wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen alles oder nichts, und wir haben schlechte Manier. Wir leben jeden Tag, das ist unser letzter Wert. Wir sind der Schrecken der Nation, das ist doch nicht schwer. Ganz auf der letzte Wert. Wir sind der Schrecken der Nation. Das ist doch nicht schwer. Wir sind